Die gläubigen Männer und Frauen sind einer des anderen Beschützer. Sie gebieten das Rechte und verbieten das Verwerfliche, verrichten das Gebet und entrichten die Abgabe und gehorchen Allah und seinem Gesandten. Sie sind es, derer Allah sich erbarmen wird. Gewiss, Allah ist allmächtig und allweise.